zweites Gebot der Kirche. Was gebietet uns das zweite Gebot der Kirche? Mit den Worten, du sollst an den gebotenen Tagen fasten. Das zweite Gebot der Kirche gebietet uns, das Fasten zu beobachten. Erstens während der 40-tägigen Fastenzeit, alle Wochentage der Fastenzeit. Zweitens an einigen Tagen im Advent, an denen es vorgeschrieben ist. Ist dann auch nichts mehr im Kirchenrecht. Im Advent ist keine Fastenzeit mehr, weiß ich auch nicht, wie es früher gegangen ist. Ich habe noch nichts gefunden drüber. Viertens während der 4 Quartemper, da gibt es welche im Advent, aber es muss noch andere Tage gegeben haben. Viertens an einigen Vigilien. Nennt er die Vigilien hier? Nein, nennt er gar nicht. Das ist auch ein bisschen kompliziert, weil Kirchen, hat sich sogar nach dem Kirchenrecht nochmal geändert. Die Vigil von Marie Himmelfahrt ist ersetzt worden mit der Vigil von der unbefleckten Empfängnis. Bis zum 12. Obwohl der die Marie Himmelfahrt zum Dogma erklärt hat. Das eine schließt das andere nicht aus.